wer kann von einem Kirchengebot dispensieren, was menschliche Gesetze sind, gibt es im Gegensatz zu den Geboten Gottes eine Dispens. Möglichkeit von den Kirchengeboten kann nur der Papst dispensieren oder wer von ihm die Gewalt dazu erhalten hat. Da muss man eben genau hinschauen, wer was kann. Und hier bei den Kirchengeboten natürlich, die für die ganze Kirche gegeben sind, kann nur der Papst dispensieren oder wenn er die Gewalt dazu verliehen hat.